Progressivitätsmarker. Die heutigen Progressiven sind ein Stamm, den nicht eine gemeinsame Vergangenheit, sondern eine Vision der Zukunft verbindet. Wer links oder liberal ist, führt aber nicht einfach nur ein progressives Leben, sondern teilt es den anderen durch verbale und nonverbale Erkennungszeichen mit. Diese Progressivitätsmarker können eine positive oder eine negative Form annehmen. Positive Progressivitätsmarker betonen die geteilten Werte, also die drei progressiven Prinzipien Fürsorge, Fairness und Freiheit, sowie Offenheit als dominantes Persönlichkeitsmerkmal. So erkennt man die Sprache der progressiven Städterinnen am Gendersternchen, stellvertretend für Fürsorge und Fairness. Ihr Lebensziel ist Selbstverwirklichung, Freiheit. Zum Lunch essen sie Tofu-Curry, Offenheit, das vegan ist und damit Tiere schützt, Fürsorge und Ressourcen spart, Fairness. Und den Kaffee danach, aus Fairtrade-Bohnen, Fairness, trinken sie Cold Brew, also kalt gebraut, Offenheit. Wer fürsorglich ist, kümmert sich um Schwache, Benachteiligte und Minderheiten, lässt sich also von Mitgefühl und Mitleid leiten und hat einen feinjustierten Gerechtigkeitssinn. Im Gegensatz zu früheren Generationen akzeptieren heute heterosexuelle Progressive ohne Migrationshintergrund nicht nur Homosexuelle und Migranten in ihrem Freundeskreis, sie stellen ihre Freundesdiversität sogar manchmal ausdrücklich zur Schau. Offenheit zeigt sich im Geschmack, in der Sprache und der Kleidung. Auch wenn es zunächst paradox wirkt, ein deutlicher Progressivitätsmarker ist eine Vorliebe für Vintage-Produkte. Wer gebrauchte Kleidungs- oder Einrichtungsstücke kauft, ist meist sehr offen und wenig gewissenhaft. So zeigt eine Studie, wer Second-Hand-Läden meidet, hat einen hohen Wert bei Gewissenhaftigkeit, der am deutlichsten Konservativismus voraussagt. Gleichzeitig lösen gebrauchte Kleidungsstücke von Fremden in Konservativen mehr Ekel aus als in Progressiven. Zur Erinnerung: Niemand möchte Hitlers Pullover tragen, selbst wenn er chemisch gereinigt ist. Hier greift das Gesetz der Kontaktmagie, das besagt, einmal verunreinigt, immer verunreinigt. Untersuchungen zeigen aber auch, dass Verunreinigungen durch eine moralische Infektion eher den Sonderfall darstellt.